Abschnitt 15 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Betäubung, November 1914. Ist's nicht, als wär ich längst vorbei am Ziel, das meine Augen maßen, als wären neue Strecken frei, als schritt mein Fuß auf andern Straßen. Zwar dünkt dies alles mir vertraut, die Bäume und am Weg der Graben, doch weiß ich nicht, ob ich's geschaut, ob Träume mir geweissagt haben. Der Kirchturm lockt und ängstigt mich, und neben mir die Frauenstimme klingt gleich bekannt und wunderlich. Sind sie das Gute oder Schlimme? Was ist hier Wahrheit? Was ist Schein? In Furcht und Hoffnung suchen viele. Die Welt muss sehr verändert sein. Und wir sind weit von unserem Ziele. Ende von Abschnitt 15.